Und so wollen wir denn in großen Zügen darlegen, wie die Organisation des Fassenden und die Mechanisierung des beweglichen Geistes angebahnt und in Angriff genommen werden muss. Entschließt sich der Deutsche nicht, in klarer Erkenntnis dieser einzigen Möglichkeit der jüdischen Weltorganisation, die mit der Entlebendigung und Mechanisierung fassenden Geistes Hand in Hand geht, ja nur durch diese erreicht werden kann, Einhalt zu gebieten, dann ist er eben nicht mehr imstande, Erkenntnis in Tat vor Fixation des zu erreichenden Zieles in unbeirrbare gemeinsame Tätigkeit aller zur Erreichung des Zieles umzusetzen, und bliebe dazu verdammt, in öder Geschwätzigkeit ein gefasstes, in lähmende und erschlaffende Worte statt in lebende und erschaffende Taten umzusetzen. Dies aber wäre das uns altvertraute und in diesem Buche ja so oft hervorgetretene Verfahren des sekundären Menschen, dem ja das deutsche Volk den kampflos hingenommenen Aufstieg des Judentums zur Weltherrschaft verdankt. Wenn aber das Wort Fassen, das ja dem primitiven und naiven Menschen vorerst nur körperliche Betätigung zu bezeichnen schien, dem Geist des Menschen zum Ausdruck für reines geistiges Erkennen verblasste und sich verflüchtigte, so wird es dann wieder lebendigen Sinn und wahre Gültigkeit gewinnen, wenn Erfassen als jenes untrennbar körperlich-geistige begriffen sein wird, das es nur dann besitzt, wenn es ein Zugreifen, ein Tun, ein tätiges Gestalten wieder geworden sein wird. Während also der primitive, nur primäre Mensch tat, ohne sich der Geistigkeit dieses Vorganges bewusst zu werden, der entartete, nur sekundäre hinwiederdachte, ohne sich der Leere und der Schemenhaftigkeit seines müßigen Gedankenspiels zu besinnen, muss der lebendige, primärbewusste Geistesmensch die untrennbare Einheit von Denken und Tun zurückgewinnen, auf das die urgegebene Kraft wahren fassenden Geistes neu belebt und neu gewonnen sich welterobernd und weltgestaltend entfalte. So wird es denn im wirtschaftlichen Bereiche unbedingt notwendig sein, die Selbstständigkeit und Selbstherrlichkeit der Beweglichen zu brechen und auszuschalten. Wie aber sollte dies anders gehen, als durch die grundlegende Forderung, dass alles beweglich Gemachte dadurch dem Menschen des fassenden Geistes unschädlich und ungefährlich werde, dass es nur unter der Oberaufsicht fassenden Geistes zu dessen Nutzen und Frommen sich entfalte, das heißt also verstaatlicht werde. Nur dann aber, wenn die pekuniären Überschüsse, wie sie alle Beweglichmachung nun einmal zu ergeben pflegt, nicht den beweglichen Geistern als Nutznießern und Ausbeutern zufließen, sondern dem ganzen Volke zugutekommen, nur dann kann das im heutigen Welthandelsgetriebe unbedingt notwendige Maß an Wertebewegung dem allgemeinen Wohle nutzbar gemacht werden. So aber muss das ganze Bankwesen vorerst im Deutschen Reiche verstaatlicht werden. Das heißt genauer gesprochen, nur der Staat hat das Recht zu haben, durch Geldleihe an privaten Unternehmen sich zu beteiligen. Wer im altgewohnten Fantasielosen verankert ist, der wird natürlich vorerst ob solchen seltsamen Vorschlagen nicht recht erfassend, also fassungslos das Haupt schütteln. Wer aber aus einem klar erkannten, die unbedingt notwendigen und einzig möglichen Folgerungen nicht nur mit dem Worte zu ziehen, sondern auch in Taten umzusetzen gewillt ist, der wird dies als die einzig mögliche Maßnahme gegen die Herrschaft des beweglichen Geistes erkennen, billigen und also auch verwirklichen wollen. Wenn es aber die Staatsbank und nur sie allein ist, die sich an einem selbstständigen Unternehmen beteiligen darf, dann werden unter der redlichen Kontrolle fassenden Geistes nur tüchtige Elemente und gemeinnützige Industrien unterstützt und zum Aufblühen gebracht werden, und das Leihkapital wird nicht Schmarotzern und Schwindlern, sondern dem Staatsvermögen, dem Wohle der Gesamtheit zugutekommen. So wird es denn bei solcher Weltordnung des wahren fassenden Geistes keinem Privatmanne gestattet und ermöglicht sein, sich an einem fremden Unternehmen pekuniär zu beteiligen. Das Aktienwesen mit seinen fluchwürdigen Folgeerscheinungen schwindelhafter, dem Gutdünken der Börsenschavrusse preisgegebener Schwankungen wird ein Ende haben, und die beweglichen Geister werden ihre Geschicklichkeit als gut bezahlte Beamte nicht aber als Blutsauger und Vernichter des Volksvermögens entfalten. Jenes zu viel an Beweglichkeit in der Welt aber, an dem wir heute so schwer leiden, dieweil die bereits erwähnte Lösung der beiden Geistesarten gesättigt ist, und der Überschuss an Beweglichkeit, soll er die fassenden Elemente nicht vernichten, auf den Grund sinken und also zugrunde gehen muss, hat auf solche Art aus der Welt zu verschwinden. Wer die unerbittlichen Forderungen unseres Entweder-Oder erkannt hat, wird dies anerkennen, soll nicht fassendem Geiste das Los des Zugrundegehens und Ertötetwerdens zuteil werden. Dieser Vorschlag aber ist völlig durchführbar, er setzt nicht eine ohne Einwilligung aller übrigen Staatengebilde undurchführbare Umwandlung des Geldes voraus, und die ungeheuren Vorteile für das ganze Volk, die gewaltigen Mittel, über die ein eben noch bettelarmer Staat mit einem Schlage dadurch verfügte, dass die Beweglichmachung der Werte nicht ehrlosen, volksfremden und volksfeindlichen Blutsaugern und Ausbeutern, sondern ihm selber zugute käme, wären so sehr in die Augen springende und überwältigende, dass ein Jubelschrei der Befreiung und Erlösung das ganze Volk durchflutete und der deutsche Staat trotz feindlichen Vernichtungswillen von außen und innen mit einem Schlage wirtschaftlich allen anderen Staatengebilden der Erde vorankäme. Freilich, die Macht müsste der deutsche Mensch und der deutsche Staatsgedanke wieder besitzen, jene Macht, welche im besten Sinne des Wortes vor Recht geht, dieweil sie die Vorbedingungen zur Erneuerung und Aufbau deutschen Rechtszustandes bedeutet. Also, Verstaatlichung allen Leihkapitals im Deutschen Reiche, Abschaffung des nur der beweglichen Weltordnung dienenden Aktienwesens ist und bleibt der einzig gangbare Weg zu einer wahren Wirtschaftsordnung des fassenden Geistes. Wer hier schwankt und zaudert, bedenklich ist und bedenklich macht, der hat unsere Grundforderung nicht verstanden oder aber ist zu halb, zu schwach, zu kleinmütig und zu wenig selbstvertrauend, das große Ziel wahrer, völliger Erlösung dem deutschen Volke zu erstreiten.